DataWort. Der internationale Postkurierdienst bietet eine besonders zuverlässige, sichere und schnelle Übermittlung von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen aller Art, Dokumenten, Datenträgern und Worten an. Die eiligen Worte können ohne Formalitäten am Postschalter oder zu regelmäßig wiederkehrenden Zeiten eingeliefert werden. Bei regelmäßiger Einlieferung werden vorab Ort und Zeitpunkt der Einlieferung sowie die Ankunftszeit der Worte beim Empfänger zusammen mit der Post festgelegt. Höchstgewicht der Worte 20 Kilogramm. Die Worte. Wort. Sprachliche Äußerung des Menschen mit bestimmtem Bedeutungsgehalt, kleinster selbstständiger Redeteil. Die Bedeutung eines Wortes, die Betonung eines Wortes, der Klang eines Wortes, den Sinn eines Wortes verstehen, nicht verstehen, im wahrsten, im eigentlichen Sinne des Wortes, Wörter auslassen, vergessen, ein Wort richtig falsch aussprechen, Wort buchstabieren, hier fehlt ein Wort, Wörter lernen, wiederholen, ein neues Wort prägen, anschauliches, treffendes, veraltetes Wort, sag mir ein anderes Wort für Hochmut, ein deutsches, englisches Wort, einfaches, einsilbiges, mehrsilbiges, zusammengesetztes Wort, kurzes, langes, schwieriges Wort. Schwätzer! Die Worte fliegen. Fliegen, durch die Luft schweben, sich mit dem Flugzeug fortbewegen, reisen, sich rasch bewegen, eilen, aus der Schule, aus einer Stellung hinausgeworfen werden, fristlos entlassen werden. Ich komme schon, ich fliege. Sie flog am ganzen Körper, zitterte, bebte auf jemanden oder etwas, fliegen von jemandem oder etwas, stark angezogen werden, auf ihn fliegen, alle Mädchen beim Fliegen abstürzen. So ein dummes Geschwätz. Die Worte fliegen auf, doch. Doch, bejahend entgegengesetzte oder verstärkende Antwort. Hast du ihn wirklich nicht gesehen? Doch. Bitte gehe nicht weg, doch, gewiss doch, kommst du, ja doch, nein doch, nicht doch, warst du nicht dabei, oh doch, gleichwohl, wirklich, trotzdem, dennoch, wenn es auch schwierig ist, und er kommt doch, er kann doch nicht kommen, das war denn doch zu viel, also doch, ich habe es ja gleich gesagt, ja eben tatsächlich, wahrhaftig, wirklich, ich habe es doch gleich gesagt, ich habe es dir doch schon dreimal gesagt, das ist doch die Höhe, du bist doch kein Kind mehr. Blöder Schwätzer. Die Worte fliegen auf, doch der Sinn. Sinn. Fähigkeit der Organismen, verschiedene Arten von Reizen zu unterscheiden. Denken, Gedanken, Bewusstsein, Gesinnung, Denkungsart, Gemüt, Verständnis, Empfänglichkeit, Bedeutung, geistiger Gehalt, Dichtung, Aufgabe, Frage eines Wortes. Geschlechtliches Empfinden, geschlechtliche Begierde. Das ist nicht der Sinn der Sache, so ist es nicht gemeint. Man muss es anders machen. Seine Sinne erwarten, sein Geschlechtstrieb. Dieser Satz gibt keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Länger zu warten, es ist unvernünftig, hat keinen Zweck. Das hat weder Sinn noch Verstand, das ist Unsinn. Die Worte fliegen auf, doch der Sinn hat keine Schwingen. We'll be right back. Ich nehme an, es ist den meisten unter Ihnen schon einmal begegnet, dass einer jener Schwätzer Sie am Rockaufschlag gepackt hat, die, nur darauf erpicht, den Klang Ihrer Stimme vernehmlich zu machen, einen Partner suchen, der nichts anderes zu tun hat, als Ihnen Gehör zu schenken, ohne dass er seinerseits den Mund aufzutun braucht. Ja, es ist nicht einmal sicher, ob der, der sich einem da aufdrängt, überhaupt erwartet, dass man ihm zuhört. Es genügt, ein interessiertes Gesicht aufzusetzen und ihm von Zeit zu Zeit mit einem Nicken oder etwas Gemurmelten, mit einem beifälligen Gemurmel, wie die Romanautoren sehr treffend schreiben, zuzustimmen oder aber den bohrenden Blick dieses armen Teufels mannhaft auszuhalten, trotz der Erschöpfung, die sich bei einer solchen Muskelanspannung unweigerlich einstellen wird. Schauen wir uns diesen Mann näher an. Dass er das Bedürfnis zu sprechen und doch nichts zu sagen hat und mehr noch, dass er dieses Bedürfnis nicht ohne das mehr oder minder stillschweigende Einverständnis eines Partners befriedigen kann, wobei er sich, wenn er die Wahl hat, einen möglichst verschwiegenen oder abgehärteten Zuhörer aussucht, ist etwas, das eingehender betrachtet zu werden verdient. Dieser Kerl hat rein gar nichts zu sagen und sagt doch tausenderlei Dinge. Ob der andere ihm zustimmt oder widerspricht, ist ihm fast gleichgültig. Und doch könnte er dieses Partners nicht entraten, von dem er wohlweislich nur die äußeren Zeichen der Aufmerksamkeit fordert. Der Vorgang ist durchaus so, als wäre er von einem Leiden befallen, dem abzuhelfen er außerstande wäre, oder, um mich eines bekannten Vergleichs zu bedienen, als befände er sich in der gleichen Bedrängnis wie der Zauberlehrling. Die Maschine läuft ohne Grund. Es ist unmöglich, ihre regellosen Bewegungen zu überwachen. So wage ich denn, unerachtet dessen, dass auf dieses Geständnis hin eine gehörige Anzahl von Zuhörern unverzüglich abfallen wird, hier mitzuteilen, dass ich genau zu dieser Sorte von Schwätzern gehöre. Der gute Gesprächspartner. Möchten Sie nicht auch ein guter Gesprächspartner sein? Es ist schon wichtig genug, die Kunst einer harmlosen Unterhaltung, einer kleinen Plauderei zu beherrschen. Wie viel wichtiger noch das des echten Gesprächs? Am Anfang dieser Kunst steht das Schweigen. Der gute Gesprächspartner muss zuhören können. Wer wirklich gut zuhören kann, gewinnt alle Herzen. Es gibt Menschen, die ihren Teil an einer Unterhaltung fast nur durch bloßes Nicken, durch Mienenspiel und ruhige Geduld bestreiten. Sie brauchen kaum ein halbes Dutzend Worte zu sagen und dennoch werden sie mit Recht für gute Gesprächspartner gehalten. Nun, das sind Ausnahmemenschen, aber gerade von ihnen kann man sehr viel lernen. Man sollte sich bemühen, einen solchen Menschen unauffällig zu beobachten und dann seinem Beispiel folgen. Bald wird man feststellen, dass man wirklich gar nicht so viel zu reden braucht. Der gute Zuhörer holt mehr aus den Menschen heraus als ein zungengewandter Nonstop-Schwätzer. Ab und zu hört man die Meinung, eine Unterhaltung mit Bemerkungen über das Wetter einzuleiten, sei geistlos, gedankenlos und allzu bequem. Das braucht durchaus nicht der Fall zu sein. Es gibt im Gegenteil immer wieder einmal Situationen, in denen auch das Wetter als unverbindliches Einleitungsthema die Unterhaltung in Fluss bringen kann. Wenn man etwa in irgendeiner Gesellschaft oder auch in der Eisenbahn oder sonst an fremden Orten aus irgendwelchen Gründen verpflichtet ist, mit jemandem, den man noch nie in seinem Leben gesehen hat, eine Unterhaltung zu führen, kann man also nicht fragen, wie geht es Ihnen? Das Wetter ist tatsächlich das einzige Thema, über das Fremde sofort und ohne langes Überlegen sprechen können. Es genügt meist, zwei oder drei Worte über das Wetter zu wechseln, dann weiß man ungefähr, wes Geisteskind der Partner ist. Schon die Art, wie er antwortet, wie er einen Gedanken zum Ausdruck bringt, welche Worte er wählt, zeigen uns viel von seinem Temperament, von seinem Charakter und seiner Denkweise. Es ist dann gar nicht sehr schwierig, vom Wetter wieder weg zu anderen Dingen zu kommen. Meist gibt unser Gegenüber selbst genug Stichworte oder fängt auch selbst an, ein neues Thema in die Unterhaltung einzuführen. Ich trat ein. Ich grüßte freundlich hierhin und dorthin, und dort ist es still. Ich fand mich in einem großen Saal, und dort waren viele Personen, zum Teil stehend und zum Teil sitzend, und kleines Gebäck wurde gegessen und Wein aus Gläschen genippt. Dort streckte irgendeine Frau die Hand nach einem Gläschen aus, woanders betrachteten sie zu dritt oder zu viert ein Buch oder eine Flasche. Dort sitzen sie im Kreise, unterhalten sich. Und doch eben ist kein Stimmenlärm, noch ein Lärm überhaupt, sondern eine außergewöhnliche Stille. Denn obgleich es nicht an Gesprächen mangelte, sogar nicht an Gelächter, so waren die Gespräche, die Gelächter, jene Ausrufe statt ein wenig stärker, eben um ein wenig schwächer, waren mehr gedämpft, und die Bewegungen waren gleichfalls seltsam bewegungslos wie Fische in einem Teich. Der Rat, ich nenne ihn so, weil er mir den Rat gab, dorthin zu gehen, er moderiert eine Jugendmusiksendung im lokalen Rundfunk, der Rat führte mich zu einem hageren, schwarzhaarigen Jungen, der wohl der bedeutendste Gast war, und mit einer Fanfare stellte er mich pompös und geräuschvoll vor. Dass der Junge sich gar verneigte und mich beehrte, wie er nur kann. Doch was schon, da er uns gleich wieder vergisst, weil ihm ein Schuhband aufgegangen war. Wir also zu einem Dritten, von hohem Wuchs, grau meliert, und dieser fasst mich an einen Knopf, welche Ehre, ruft er. Doch nahm er ein kleines Gebäck, aß es und vergaß. Und so stehen wir mit dem Rat in der Mitte, kaum dass wir etwas sprechen, und hinter uns stehen noch andere Landsleute und sprechen kaum ein wenig. Wenig sprechen sie. Warte, sagte der Rat, wir werden es ihnen schon zeigen. So stehen wir denn also, und neben uns stehen andere Gäste, vielleicht an die 100 Personen. Nun, sie sind sehr gut und adrett gekleidet, denn die Hemden sind aus Seide oder C4 für 50, 60 und auch 70 Dollar oder Pfund, Krawatten, modische Lorgnetten und ebenfalls auch Sprinellchen, weiter auch schmale Absätze mit Umrandungen, Taschentüchlein, Lippenstifte, Hohe und Gläsers für 120 oder 130 Dollar oder Pfund. Hauptsächlich aber stechen die Socken der Männer ins Auge, und sie lassen diese gerne sehen, indem sie das Hosenbein in die Höhe ziehen. Die Damen aber schauen sich die Hütchen an. Einer klopft also dem anderen auf die Schulter. Einer umarmt den anderen zärtlich, doch trotz jener Zärtlichkeit, Herzlichkeit, erlischt ihnen das Gespräch oder zergeht, denn der eine redet und der andere in Zerstreutheit, in irgendeiner Versonnenheit, hat schon aufgehört zuzuhören, schon schaut er sich irgendeinen Socken an. Da sagen sie, ist diese Revista herausgekommen? Und mir hat man 500 Dollar Pfund für einen Artikel gezahlt. Wie geht es dir, wie geht es? Was gibt es Neues? Wie viel hat dieser Platz wohl gekostet? Ich habe mir Socken spendiert. Da warfen alle miteinander die Arme empor, fassten sich an den Kopf und riefen laut, oh, was reden wir da? Oh, warum verstehen wir nicht zu sprechen? Oh, warum achten wir uns nicht selber und ehren einander nicht? Oh, warum so flach, so seicht? Doch was schon, da es ihnen gleich wieder zergeht und sie in Zerstreutheit wieder Socken betrachten. gern gesehene Gäste. Mit einer Einladung verbinden sich für den Gast auch Pflichten, die bei richtiger Einstellung sich jedoch in schöne Rechte verwandeln, auf die man gar nicht verzichten möchte. Der Wunsch der Gastgeber, ihren Gästen einen schönen Nachmittag, einen interessanten Abend zu bereiten, fordert geradezu heraus, als amüsanter Gesellschafter, als gewitzte, kluge Gesprächspartnerin zum Gelingen des Festes beizutragen. So wird man sich also nicht in ein Winkelchen zurückziehen, um ungestört die Notizen des Vormittags nachzulesen oder die Gäste prüfend Revue passieren lassen. Es wird sich auch niemand ausschließlich nur einer Dame, einem Herrn widmen, denn das wäre sehr unhöflich gegenüber den anderen Gästen. Die Kunst des Zuhörens sollte des Gastes schönste Tugend sein. Das heißt natürlich nicht im eisigen Schweigen verharren, sondern durch geschickte Zwischenbemerkungen dem Erzähler das beglückende Gefühl zu vermitteln, dass sie interessiert zuhören. Und wenn Sie selbst erzählen, tun Sie es bitte nicht mit Hilfe der gestikulierenden Hände. Achten Sie selbst einmal kritisch darauf, wie furchtbar es bei anderen aussieht, dann unterlassen Sie es bestimmt von selbst. Da sehe ich, dass neue Personen hereinkommen. Und sicherlich nicht irgendwelche, denn gleich flogen ihnen Verbeugungen und Honneurs entgegen. Also schritt die erste Dame daher in einem Hermelin-Cape mit Straußen und Faunfedern und mit einem großen Beutel dicht neben einigen Speichelleckern und hinter den Speichelleckern einige Sekretäre, weiter einige Skribienten und einige Clownchen, die auf kleine Trommeln schlugen. Auch unter ihnen ein in Schwarz gekleideter Mensch und offenbar ein bedeutender, denn als er hereinkam, ließen sich Stimmen vernehmen. Gran Escritor, Maestro. Und vor solcher Bewunderung wären sie wohl auf die Knie gefallen, doch sie aßen kleines Gebäck. Sofort bildete sich auch ein Kreis von Zuhörern, er aber begann in der Mitte kräftig zu zelebrieren. Dieser Mensch, einen so seltsamen Menschen sah ich wohl zum ersten Mal in meinem Leben, war außergewöhnlich verfeinert und verfeinerte sich dazu noch selber. In einem Sackmantel, hinter einer großen schwarzen Brille, wie hinter einem Zaun, von aller Welt abgegrenzt, um den Hals einen kleinen Seidenschal mit Punkten wie halbe Perlen, an den Händen schwarze C4-Handschuhe mit halben Fingern, auf dem Kopf einen schwarzen Hut mit halbrundem Rand. So eingemummelt und abgegrenzt roch er immer wieder an einem schmalen Flakon oder rieb und fächelte sich mit einem schwarzen C4-Taschentuch. In den Taschen lauter Papiere, Skripte, die er unaufhörlich verlor, und unterm Arm Bücher. Von einer außergewöhnlich subtilen Intelligenz, die er in sich immerfort subtilisierte, destillierte, war er in jeder seiner Äußerungen auf eine derartig intelligente Weise intelligent, dass er bei Frauen wie bei Männern begeistertes Schnalzen hervorrief, obwohl sie sich bald Socken, bald Krawatten betrachteten. Seine Stimme dämpfte er unaufhörlich, doch je leiser, desto eindringlicher eben, denn die anderen, sich selber dämpfend, lauschten ihm noch mehr, obgleich sie nicht zuhörten, und so schien er in seinem schwarzen Hut seiner Schar in die ewige Stille zu geleiten. Wie beim Ausbruch der früheren Anfälle wich meine Erregung einer leidenschaftlichen Lust zu sprechen. Das Erstaunliche dabei war jedoch, dass der Übergang sich so selbstverständlich, so hinterhältigerweise vollzog, dass es mir diesmal gar nicht in den Sinn kam, es könne sich wieder um eine neuerliche Äußerung meines Leidens handeln. Und das kam daher, dass mein Verlangen zum ersten Mal, und zwar unverzüglich, Befriedigung fand. Ich sprach bereits, als ich mir seiner bewusst zu werden begann. Der Übergang fand gewissermaßen ohne meine vorherige Einwilligung statt. Aus einem sonderbaren Leichtsinn, der den unverkennbar spektakulären Charakter meines Anfalls noch unterstreicht, begann ich in eben dem Augenblick zu sprechen, als die Kapelle zu spielen aufhörte und die bis dahin sehr lebhaften Unterhaltungen plötzlich nachließen. Ich sprach, und das war ein herrliches Gefühl. Indem ich derart zur Schau stellte, was ich mir kaum selber einzustehen wagte, schien mir, dass ich mich einer schweren Last entledigte, dass ich endlich ein Verfahren entdeckt hatte, gewisse Hemmungen zu überwinden, die mit Rücksicht auf die Allgemeinheit für gewöhnlich als notwendig gelten, und dass ich so eine Leichtigkeit entdeckte, die ich schon lange, doch bisher erfolglos gesucht hatte. Ich fühlte mich befreit von all den krankhaften Anwandlungen, die in einem wüten und die man in einem abgeriegelten, unzugänglichen Bereich sorgfältig vor jedem Blick verborgen hält. Kämpfe, Fieber, Verwirrung waren vorbei. Endlich war mir ein Ruhetag gegönnt. In mir herrschte eine immer gelöstere Heiterkeit, die nicht mehr die Frucht der Trägheit, sondern das Ergebnis von unzähligen vorausgegangenen Anstrengungen war, die erst heute ihren Lohn empfingen. Ich hatte das Joch eines zu lebenslänglicher Einzelhaft Verurteilten abgeschüttelt. Ich leerte mich langsam. Das war eine ebenso aufwühlende Lust wie die erfolgreichste erotische Ausschweifung. Allerdings, ich habe völlig vergessen, was für Geständnisse ich gemacht habe. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ich ihnen, als ich sie machte, nicht die geringste Beachtung schenkte. Ich will mich deutlicher erklären. Die Hauptsache für mich war das Schwätzen. Welcher Art mein Geschwätz war, interessierte mich kaum. Ganz von der Fröhlichkeit über meine Befreiung eingenommen, kümmerte ich mich nicht darum, was ich Unglaubliches daherredete, wovon ich kaum mehr als den Widerschein auf den Gesichtern meiner Zuhörer wahrnahm, die nacheinander vor Neugier glühten, sich vor Abscheu verzerrten und dann vor Entrüstung erblassten. Den Gesichtern von Geschworenen gleich, die zuhören müssen, wie ein Angeklagter, dem die Reue die Sprache verschlagen sollte, ihnen selbstsicher und kaltblütig, mit allzu großer Beredsamkeit die niederträchtigen Verbrechen schildert, die ihn dahin brachten, ihn jetzt zu einem Schauspiel zu dienen. Ich erkannte, dass es keinen anderen Rat gab, als dass ich ihn beißen müsse, denn sonst würden mir meine Landsleute keine Ruhe geben, und schon, wenn ich nur diesen Auerochsen bisse, würde ich selber als Löwe am Platze bleiben. Wie aber beißen, wenn diese Bestie wie aus einem Buch marzipanisiert und marzipanisiert, dass es ganz neblig wurde, und immer intelligenter ist der Intelligent, immer subtiler subtil. Ich äußerte mich also zu meinem Nachbarn laut genug, dass jener mich hörte. Ich mag nicht, wenn Butter allzu buttrig ist, Klöße zu klößig, Hirse zu hirsig und Grütze zu grützig ist. In der plötzlich eintretenden allgemeinen Stille dröhnte meine Äußerung wie eine Drommete und zog die allgemeine Aufmerksamkeit auf mich. Und jener Rabbiner brach seine Zelebrierung ab, richtete seine Brille auf mich und schaute aus seinem Dunkel. Hier wird gesagt, die Butter sei buttrig. Gewiss ein interessanter Gedanke. Schade, dass er nicht neu ist, denn das hat schon Sartorius in seinen Bukoliken gesagt. Man begann zu schnalzen, seine Antwort kostend, als wären das die allerfeinsten Marzipane. Jedoch schnalzten sie so, als ob sie das eigene Schnalzen verachten, und aus diesem Grund zerfiel ihnen das Schnalzen. Als er sich an die Seinen wandte, wandte ich mich im Zorn an die Meinen und sagte, »Und mich schert es den Teufel, was Sartorius gesagt hat, wenn ich spreche.« Da aber gaben mir die Meinen sogleich einen Applaus. »Heil, heil, unserem Meister, gut hat er es ihm wieder gegeben.« Doch sie applaudierten, als ob sie ihren Applaus verachteten. Und sogleich zerfiel er. Da kramte jener in den Büchern, in den Papieren herum, kräftig mit seinem Beine wurstelnd und immer zu den Seinen gewandt, hier wird gesagt, was geht mich Sartorius an, wenn ich spreche? Und das ist gar kein schlechter Gedanke, und man könnte ihn mit einer Rosinensauce reichen, doch leider hat schon Madame de Lespinasse etwas Ähnliches gesagt in einem ihrer Briefe. Wiederum schnalzten sie, kosten, obgleich sie ihr Schnalzen, ihr Kosten verachten, und in der Zerstreutheit zerfiel ihnen jenes. Ich wende mich also an die Meinen, um ihnen etwas so richtig zu sagen und ihnen so zu beißen, dass ihnen das Bellen vergehen würde. Und da sehe ich, die Meinen sind rot wie Feuer, rot wie eine Rübe der Rat, rot Hans so wie René, und Gustav ist bis über die Ohren mit kräftiger Röte übergossen und steht so da. O Gott, was ist das? Warum sind sie plötzlich so rot geworden? Vor einer Weile huldigten sie ja noch. Woher ein solcher Wechsel? Aber nichts, sie stehen da, erröten. Mir war, als hätte ich eins in die Fresse bekommen von diesem Erröten der Landsleute, das auch mich derart erröten ließ, dass ich plötzlich ganz rot geworden vor den Leuten dastand, wie im Hemd. Oh, zum Teufel, sogar die Ohren wurden mir rot. Im Schrecken also, dass ich in Sachen meiner Scheißkerle, die mich für einen Scheißkerl halten, zu einem Scheißkerl vor jenen Scheißkerlen werde, und indem ich schon jenen Scheißkerl untertauchen wollte, schrie ich: Scheiße, Scheiße, Scheiße! Er antwortete: Nun, gar kein schlechter Gedanke und auch mit Pilzchen nicht übel, nur müsste man ihn noch ein wenig anschmoren und mit Rahm begießen, doch was schon, da er bereits von Chambron gesagt worden ist. Und sich in seinen Mantel einschließend, stellte er kapriziös sein Bein vor. Ja, und in eben dem Augenblick, da ich mir, ohne jeden Hintergedanken, vorstellte, welche geheime Wesensverwandtschaft oberhalb der törichten Verblendung der anderen zwischen dieser Frau und mir bestand, eben in dem Augenblick, da ich es entzückend fand, dass sie mir schweigend, ernst und aufmerksam zuhörte, obgleich sie den tieferen Sinn einiger meiner Geständnisse augenscheinlich kaum zu erfassen vermochte, da sie sichtlich außerstande war, alle Wendungen einer Sprache zu verstehen, die sie nur schlecht kannte, was mir übrigens ersparte, meine Ausdrucksweise zu überwachen und gewisse Einzelheiten mit Stillschweigen zu übergehen, die ein allzu trauriges Licht auf mich geworfen und dem vorteilhaften Bild, das sie sich, wie ich hoffte, von mir machte, geschadet hätten, die ich jedoch ängstlich darauf bedacht, den Faden meiner Rede nicht abreißen zu lassen, trotz ihres peinlich privaten Charakters erwähnen musste, eben in dem Augenblick, da ich in der aufrichtigen Überzeugung, dass die schöne Fremde als ein echtes Gefühlsmoment in mein Leben getreten wäre und dass unser geheimes Einverständnis sich bald, was jetzt schon mit ungewöhnlicher Intensität der Fall war, als eine entscheidende Erfahrung erweisen würde, durch all dieses mich in dem Glauben bestärkt sah, dass es mir endlich gelungen wäre, aus einer kalten und traurigen Einsamkeit, die in Wirklichkeit meist weder kalt noch traurig war und mir in diesem Augenblick nur im Gegensatz zu meinem Verlangen so vorkam, in die wohltuende Wärme eines wechselseitigen Verstehens zu gelangen, eben in dem Augenblick, es fällt mir schwer, es zu sagen, brach diese Frau, die im Grunde nur eine Hure wie alle anderen war, vor meinen Augen in ein schallendes Gelächter aus. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. and all the children are insane. All the children are insane, waiting for the summer rain. There's danger on the edge of town. Ride the King's Highway. Weird scenes inside the gold mine. Ride the snake to the lake, the ancient lake. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. Old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Drive it up. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery, and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall. And he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Wer immer saubere Hände hat, soll sie nicht in einen Kübel voll Scheiße tun. Die Jubiläumsstadtführer berichten. Kreuzberger, Atmosphäre, das sind die alternativen Kneipen und ihre Alkoholkonsumenten. Die Kneipen machen Profit, wie alle anderen auch, und hängen tolle Plakate auf. Ihre Gäste tragen Lederjacken und eine revolutionäre Gesinnung zur Schau. Die Jubelstadtführer erzählen dann noch von der buntesten und vielfältigsten politischen Kultur in Europa. Also mal hören, worüber alles so geredet wird. Zunächst mal über die alte Zeit. Die Kneipengäste erzählen selbstverständlich am liebsten Anekdoten, in denen sie selber besonders hervortreten. Und dann ich vorgelaufen und dann der Bulle eins in. Die anderen sind stets lächerlich, die Verlierer oder die Schweine. Nun, wer sollte den Helden und Heldinnen das auch verübeln? Wir wollen den Leuten nicht unterstellen, dass sie sich wiederholen, anstatt zu lernen. Dass sie in der Vergangenheit sind, statt sich zu entwickeln. Diese Leute sind auch heute noch wichtig. Sie beschäftigen sich zwar hauptsächlich mit dem Drogenkonsum, wie soll ich sonst die ganze Scheiße ertragen, aber sie sind in der Gegenwart trotzdem voll gut drauf. Sie haben zu allen aktuellen Sensationen ihre Meinung. Sie wissen zwar kaum, worum es geht und was für Leute damit zu tun haben, doch sind sie informiert genug, um darüber zu schwätzen. So stellen sie eine ersatzhafte Verbindung zum heutigen Geschehen und dessen Aktivisten her. Ihre Meinung vertreten sie jedoch nicht diesen Personen oder Gruppen gegenüber, sondern nur in ihrem Klatschkreis. Sie begrüßen oder verteufeln Aktionen, um von ihrer eigenen Unfähigkeit, etwas zu tun, abzulenken. Die Erzählungen sind stets so interessant und wichtig, dass es ihnen nicht mehr einfällt, sich untereinander mit sich selbst auseinanderzusetzen, was auch sehr peinlich werden würde. Die Zukunft wird rot sein. Ihr Anteil besteht aus netten Absichtserklärungen, die mangels Gelegenheit doch fallen gelassen werden. Sie warten stets die Entwicklung der anderen ab, um keine Fehler zu begehen. Sie klatschen erstmal weiter im vertrauten Bierkreis, um je nachdem, wie der Wind weht, also was die anderen entschieden haben, sich wohlwollend zu zeigen. Die Denunziation ist das einzig ernstzunehmende Ergebnis ihres Klatsches. Sie erfolgt zufällig, absichtlich, denn nur Türen können zufallen. Sie erfolgt bewusst, denn die Leute wissen ja, worum sie reden. Sie erfolgt hinter unserem Rücken, denn sie haben Angst, sich mit uns wirklich auseinanderzusetzen. Und was noch erfolgt, ist der Erfolg der Polizei. Wie bereits der Bürger Lenin meinte, unsere größten Feinde sind nicht die Polizei und Reaktion, sondern unsere falschen Kritiker. Denn mit den Ersteren werden wir schon fertig. Wir nehmen euch ernst, ihr kotzt uns an. Wer denunziert, wird heiß rasiert. Schwätzer und Schwätzerinnen, wir kennen euch auch. Bier trinken, Schnelllesen verfälscht weitergeben, noch ein Bier trinken. Wenn es einen Vorwurf gibt, dem ich mich, wie ich zugebe, leicht aussetze, so ist es gewiss der des unbedachtsamen Sprechens. Ja, es stimmt, dass ich in einem Fort drauf lossalbadert habe, ohne Rücksicht darauf, dass ich mich hinsichtlich meiner in allerlei Beiläufigkeiten verlieren könnte, die niemand interessieren. Es stimmt, dass ich dem Komödianten in mir zuliebe und um einem belanglosen Leben etwas Würze zu verleihen, mich für das ausgab, was ich nicht war, mir Gefühle andichtete, die ich zu empfinden niemals die Gelegenheit hatte oder mir gar Taten zuschrieb, die zu vollbringen ich außerstande war. Und es stimmt ferner, dass ich die Stirn hatte, das zu verleugnen, was mir am meisten am Herzen lag, und das zu loben, was ich seit jeher zu hassen vorgegeben hatte. Gewiss, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie meinen, es stünde mir nicht an, hier im Namen der Aufrichtigkeit als Tugendapostel aufzutreten, da ich ja nichts anderes im Kopf habe, als die Wahrheit zu verdrehen, um sie aufregender oder glaubwürdiger zu machen. Kurzum, ich rede nicht von meinen Koloraturen, meinen Entstellungen, meinen Ausflüchten und Heucheleien. Jawohl, ich bin ein Schwätzer, ein harmloser, lästiger Schwätzer, wie Sie selber, und obendrein ein Lügner, wie alle Schwätzer, ich meine die Menschen. Aber inwiefern ermächtigt Sie das, mir mit strengen Worten das Übel vorzuhalten, von dem Sie selber befallen sind? Ausgerechnet von mir wird verlangt, dass ich still und bescheiden in meinem Winkel bleiben und mit anhören soll, wie gewisse Leute groß daherreden, die meiner wohlbegründeten Ansicht nach mir weder an Erfahrung noch an Denkvermögen voraus sind. Wer von Ihnen wird den ersten Stein auf mich werfen? Yeah. Zuweilen ist es notwendig, ein Gespräch, das nicht zu Ende kommen will, geschickt und gut abzuschließen. Es gibt Menschen, die, obgleich sie längst alles gesagt haben, was zu sagen war, nur schwer den Schluss finden. Sie reden und reden weiter. Sie reden schließlich ganz mechanisch. Und sehr häufig fühlen sie sich dabei todunglücklich. Oft sind es Menschen, die auch sonst im Leben nur schwer von allein den Absprung finden können. Man sollte ihnen zu Hilfe kommen. Sie werden dankbar dafür sein. Wie man das macht, bleibt im Augenblick überlassen. Wirklich überlegene und zugleich warmherzige Menschen können es sich leisten, etwa zu sagen, was Sie mir alles erzählt haben, hat mich sehr interessiert. Ich hoffe, wir können uns nächstens wieder einmal so gut miteinander unterhalten. Dann stehen Sie auf, drücken Ihrem Gegenüber herzlich die Hand und haben auf taktvolle Weise für einen guten Abgang gesorgt. Und wenn ich genau wüsste, wie es um die Wahrhaftigkeit meiner Äußerungen bestellt ist, und wenn mein ganzes Geschwätz am Ende nur lauter Lügen waren? Sie wenden sich wütend ab, dann scheren Sie sich zum Teufel! Ich muss Sie doch dringend ersuchen, sich nicht derart aus der Fassung bringen zu lassen. Fürchten Sie nicht, mit diesen Lügen Ihre Zeit verloren zu haben. Sie durften einem Anfall, was sage ich, der Krise eines Schwatzsüchtigen beiwohnen, was gewiss lehrreicher war, als einen Bericht darüber zu lesen, auch wenn dieser von jeder literarischen Absicht frei wäre. The sleeping explorer, his wandering mind crossed over the border. A mind like a cemetery where the corpses are turning, where the bodies twist deep in the frozen grip of a dreamless sleep. Then the lost curtains up like a wreck from the depths. And has dreams of waking here in this brightness. And he sees what's happening outside and reads that the world is so ruined. The last day of Christ. Effects of the animal sound effects. Death, here's my friend, it's promised me a quick end. Zum heutigen Nachtflugthema Worte und ihre Zusammenrottung zu Geschwätz haben wir noch ein paar Veranstaltungs- und Weiterbildungstipps. Neue Formen zwischenmenschlicher Kommunikation. Einführabende ins NZP am 23. und 25.10. unter der Telefonnummer 216-3129. Gesprächstherapie, Einzelplätze frei, Abrechnung über BSHG und TKK, ein Gespräch kostenlos. Das Praxistelefon ist die Nummer 248414. Psychologische Beratung, Gespräch, Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert, bei Diplompsychologin. Die Nummer 392-7782. Hammer da gelacht. Ich kam, hörte und lachte. Witze erzählen für jeden. Jeden ersten Dienstag im Monat in der Uferfabrik. Viktoriastraße 13 in 1 Berlin 42. Christen laden ein zu Tee und Gespräch. Teestube, das Lichterfeld, Morgensternstraße 4 in 1 45. Das war's, die von jeder literarischen Absicht freie Nachtflugsendung vom heutigen Donnerstag. Zur heutigen Nachtflugsendung Worte und ihre Zusammenrottung zu Geschwätz hatten wir Texte aus dem Postgebührenheft von Shakespeare, dem wahren Wörterbuch, die Erzählung Der Schwätzer von Louis-René de Fouré, dem Hausbuch des guten Tunes von Anne-Marie Weber, dem Endlosroman Vogelsberg der Agentur Standardtext und ein anonymes Flugblatt aus autonomen Kneipenrunden. Mitgewirkt an dieser Sendung haben heute Frank Holzkamp, Volker Krasmuck und Ilona Marenbach und wir verabschieden uns dann auch gleich. Ciao. Radio 100.